2013. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Noch den Ort, wo ich auf dich gewartet hab. Seite an Seite mit den anderen Steinen lag ich da. Ich war kalt, ohne Heimat und alleine. Bevor du kamst, war ich nur einer dieser Steine. Ich war so staubbedeckt, bevor du mich gefunden hast. Hast mich in Gang gesetzt, mir endlich neuen Schwung gebracht. Ich war kalt, war versteinert und alleine. Alleine, nur einer dieser Steine. Yeah, Peter Pan-Syndrom, Bitch. Ich rauch Marlboro, Bitch. Du trinkst Aperol Spritz, ich bin Pharao, Bitch. All gold, everything. Chill beim Geschäftsmeeting. Heartbreaker, Bartträger steht in meinem Steckbrief. Besser Track ist gar nichts, wenn die Gangster auf dich kacken. Ich komm auf die Party und mach Stress ohne Grund. Ich bring den Sound, zu dem auch deine Mutter wohnt. Es ist ganz normal, Männer lutschen keine Schwänze. Dein bester Track ist gar nichts, wenn die Gangster auf dich kacken. Ich komm auf die Party und mach Stress ohne Grund. Ich bring den Sound, zu dem auch deine Mutter wohnt. Du Hurensohn, so verpiss dich, denn die Bär ist verdammt. Oh, take the-

rest in peace. Show you a few things. We're safe inside. Harlem Shake. Polo terrorista. Alanga mola. Where Mick and I are having gonji. Alanga mola. Where Sek and I are having gonji. Alanga mola. Bali Bali was on Nali Ne. Alanga mola. Nali Ne. Bato Fado gentleman. If Once upon a time, there was a girl I used to know. Oh, she looked so fine, just like an angel sent from above. Where are you now? I need your love. In this very day we'll be together. So take my hand, I won't let go. She's a Cinderella. When she dances, she shines like a star. A Cinderella Ella. One day you'll be breaking my heart. You're my Bella Cinderella. Ella, Ella. Baila Bella Cinderella. Ella, Ella. You're my Bella Cinderella. Ella, Ella. Baila Bella Cinderella. Ella, Ella. Jump, jump, little higher. Jump, jump, little higher. Get on down and party. Jump, jump, jump, jump, little higher. Little higher. Get on down and party. Giving Go, go, go, go, go, go. darkest night lasts forever. I'm making so, so, so amazing. I can't teach you. in every sunset, only to find another night. Alles mein Reflex.

applause, applause. I live for the applause, applause. Live for the applause, applause. Live for the way that you cheer and scream for me. The applause, applause, applause. Give me the feeling of love on the light zone. Put your hands up, make them turn me down. Give me the feeling of love on the light zone. Put your hands up, make them turn me down. Without you, I'd fall.